ein, tauche ein, tauche ein, tauche ein, tauche ein. Lass dich umhüllen, lass dich durchdringen, lass dich lieben, lass dich heilen. Lass dich befreien. Geist Jesu, ich danke, dass du den Raum füllst mit deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen begegnest, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in seinem Innern begegnest, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir, dass jetzt Ketten fallen. Ah. Gedankengebäude zusammenstürzen. Ja, ich danke dir, dass Süchte gehen. Ja, ich danke dir, dass Ängste jetzt vor die Tür gesetzt werden. Ja. Ich danke dir, dass Heilung kommt. Heilung jeden Einzelnen durchdringt, der Heilung jetzt braucht. Da ist Heilung. Heilung. Und Jesus sagt, sollte mein Blut nicht ausreichen, sollten meine Striemen nicht ausreichen, um dich heute Morgen kerngesund zu machen, um dich heute Morgen zu befreien von allem, was dich am Boden halten will, sollte mein Tod und meine Auferstehung nicht genug sein, um heute Morgen frei zu werden, sollte es nicht genug sein. Ich danke dir. Ich danke dir, dass dein Blut genug ist, Herr, für uns. Dass es ausreicht für uns. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, Herr. Dass wir ans Kreuz schauen dürfen, Herr. Und dass du uns in Freiheit hinstellst und in Freiheit hinsendest, Herr. Dass du uns frei machst von jeder Kette der Verzweiflung, dass du uns frei machst von jeder Kette der Angst, dass du uns frei machst von jeder Kette der Sucht, dass du uns frei machst von jedem Gedankengebäude, das nicht in deinem Wort zu finden ist. Herr, ich danke dir, dass du uns frei machst, Herr. Du bist das Wort, Herr. Du bist das Wort, Herr. Und du bist gesandt, damit jeder Heilung erfährt, damit jeder heil wird an Seele, Geist und Körper. Tauch da hinein. Da ist die Kraft unseres Gottes da, die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus ist da. Ich empfehle jetzt auch jeden Geist von Schlaflosigkeit zu gehen, jedem Sorgengeist jetzt zu gehen in Jesu Namen. Ich danke dir, dass die Mächte fallen heute Morgen. Die Mächte sind entmachtet. Ja, die Mächte sind entmachtet. Jesus ist größer. Jesus ist größer. Sieh, schau auf das Kreuz. Jesus ist größer. Weißt du, er hat das Kreuz verlassen. Das heißt, der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Für dich und für mich. Für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen. segne auch, dass jeder Geist, jeder weißen Geist geht und fällt heute Morgen, Herr. Ich danke dir, dass die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgegossen ist, Herr. Und dass sie Raum nimmt, in unserem Herz und jede Ablehnung rausnimmt, Herr. Jede Angst rausnimmt, Herr. Jedes Alleinsein rausnimmt. Du bist nicht mehr allein. Du bist kein Einzelkämpfer mehr. Weißt du, er hat's vollbracht. Du bist erfüllt von dieser selbstlosen Liebe. Geliebt, gewollt. Da ist Freude im Himmel über dir, über dich. Da jubelt im Himmel. Weißt du, es jubelt. Die Engel jubeln, die Herrscher jubeln. Du jubelst, dein Herz jubelt, dein Geist jubelt sowieso. Nachbarn, rechts und links. Ja, genau. Und ich danke dir, Herr, dass die Liebe jetzt durchgeht, dass die Liebe durchgeht durch die Reihen, Herr, dass die Liebe uns verbindet, Herr. Ich danke dir, dass die Liebe uns verbindet, Herr. Eine Person, da ist eine Schwäche in den Beinen seit einiger Zeit. Eine Schwäche in den Beinen, Unsicherheit auch beim Laufen. Ja, da ist was Gott heute Morgen wegnehmen will. Ist jemand? Streck einfach oder komm schnell nach vorne. Ah ja. Genau. Vater, genau, ich danke dir für komplette Wiederherstellung jetzt in Jesu Namen. Und jeder Geist der Schwachheit verlässt sie jetzt. Jeder Geist der Schmerzen verlässt sie jetzt. Und ich danke dir, dass die Beine und der ganze Körper in die Ordnung Gottes jetzt kommt in Jesu Namen. Frei und los. In Jesu Namen, frei und los. Durchbruch. Schluss. Dass neue Lebenskraft in diese Beine kommt, Herr. Neue Lebenskraft. Kraft, in Jesu Namen neue Lebenskraft. Ja? Die Zeiten auf dem Sofa sind zu Ende. Heute Morgen, die Zeiten auf dem Sofa sind zu Ende. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für ein Aufstehen, Ja, wenn du mit einer anderen Schwäche gekommen bist, ja, oder irgendwas, was dich belastet, ja, leg einfach mal deine Hand auf deinen Kopf, ja, weil der Geist des Lebens ist da. Und Vater, ich danke dir, dass jedes Joch gebrochen ist jetzt, ja, dass jeder Schmerz verschwunden ist, Herr, dass jede Einschränkung, Bewegungseinschränkung verschwunden ist, Herr. Ich danke dir für Freiheit in Jesu Namen. Ich danke dir für Freiheit in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir für neue Stärke in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Frei und los, frei und los, frei und los. Jesus nahm Kraft in die Knie, Kraft in die Beine, Kraft in die Füße, Kraft in den Körper. Neue Kraft, neue Lebenskraft. Sag das gerade mal, neue Lebenskraft in mir. Neue Lebenskraft in mir. Sag so, als ob du es glaubst. Nochmal zusammen. Neue Lebenskraft in mir. Ha! Ha! Auch Verjüngung, ja? Verjüngung, ja? Stopp dem Alterungsprozess in deinen Gedanken. Stopp dem Alterungsprozess in deinem Körper. Stopp! Sag mal, stopp! Ja! Jung, dynamisch, fit, aktiv. Ich kann es auch schon, ja. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Weißt du, jeder Geist von Rente, jeder Geist von Ruhestand, jeder Geist von mir reicht's jetzt. Raus in Jesu Namen, ja. Und neues Leben, ja. Neue Entschiedenheit. Neue Freude, ja, neue Freude. Ja, die Gedankenbeute fallen. Rente ist kein Prinzip Gottes, ja. Danke dir, dass deine Liebe uns noch tief durchdringt jetzt, Herr. Ich danke dir für das Wort, das jetzt fließt, Herr. Ich danke dir für den Frieden in deiner Gegenwart, Herr. In Jesu Namen. Jetzt darfst du auf deinen Platz gehen, darfst noch jemanden drücken und in den Arm nehmen. Und dann hören wir sein Wort. Halleluja. Preist den Herrn. So gut hier zu sein. Amen. Halleluja. Schön, euch zu sehen. Seid ihr jung, dynamisch, fit, aktiv. Halleluja. Auch die, die gestern lang gefeiert haben auf der Hochzeit. Wir hatten ja gestern die Hochzeit von unserer wunderbaren Sabrina und unserem Fabian. Halleluja. Hier gibt es, glaube ich, auch ein Video vom Brauttanz. Könnt ihr mal einspielen? Halleluja. Ui, oh, ein bisschen laut. Sie haben gut geübt, ne? Sehr gut geübt. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ich hoffe mal, ja, geben wir Ihnen mal den Applaus. Herzlichen Glückwunsch von hier aus auch nochmal. Ich hoffe mal, dass es bei Ihnen nicht so geht wie in Michaels Leben mit seiner Frau, wo seine Frau ziemlich ärgerlich auf ihn ist, weil er ihren Geburtstag vergessen hat. Und er überlegt sich was Schlaues, wie er seine Haut retten kann. Und so sagt er zu ihr, ach Schatz, wie kann ich mich denn an deinen Geburtstag erinnern, wie du doch nie älter wirst? Schlau, ne? Halleluja. Ich meine, bei meiner Frau trifft es natürlich zu, aber ich vergesse trotzdem ihren Geburtstag nicht. Halleluja. Und dann für die älteren Ehepaare dann noch eine Story, und zwar von einem älteren Ehepaar, die beim McDonald's zum Essen gehen, und sie bestellen sich einen Hamburger und zwei Kaffee. Und die Hamburger kommen, die Kaffees, der Hamburger kommt, die Kaffees kommen, sie schneiden den Hamburger genau in die Mitte. Eine Hälfte steht vor der Frau, die andere Hälfte steht vor dem Mann. Die Frau fängt an zu essen, die Hälfte des Hamburgers, der Mann sitzt vor seinem halben Hamburger, trinkt seinen Kaffee. Irgendwann mal ist einer im Restaurant, den wird's dann doch irgendwie, kriegt dann Mitgefühl und sagt, geht hin zum Mann und sagt, es tut mir so leid, dass Sie sich nur einen Hamburger leisten können, ich würde Ihnen gerne einen zweiten zahlen. Und daraufhin sagt der Mann, das ist nicht nötig, wir teilen alles. Und so isst die Frau weiter an ihrem Hamburger, der Mann sitzt vor seinem halben Hamburger ohne zu essen und trinkt seinen Kaffee. Nach einer Weile kommt ein anderer aus dem Lokal und sagt, also wirklich, ich würde Ihnen wirklich gern noch einen Hamburger zahlen, und fragt die Frau diesmal und sagt, ich zahle Ihnen noch einen kompletten Hamburger. Und die Frau sagt, nein, das ist nicht nötig, wir teilen alles. Und schlussendlich kommt der erste Mann wieder hin und sagt dann zu dem Mann und sagt, ja, also wenn Sie alles teilen, warum essen Sie dann nicht Ihre Hamburgerhälfte? Worauf warten Sie denn? Dann sagt der Mann, ja, auf die Zähne. Wir teilen alles. Okay. Sag zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Oi. Ja, manche haben ein bisschen gebraucht, bis sie es verstanden haben, den Witz, gell? Deswegen, bis du anfängst zu lachen. Ich nenne es den sogenannten Sickerwitz, ja. Der sickert so langsam durch. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, wie kriege ich jetzt die Kurve? Halleluja. Lord, help me. Oh, danke, Jesus. Ich hätte noch einen Witz. Wollt ihr noch einen? Okay, ich habe noch einen. Halleluja. Und ein Mann sitzt hinten im Bus auf einem Sessel und hat seine Augen fest geschlossen, und ein anderer Mann kommt auf ihn zu und sagt, was ist mit Ihnen? Ist Ihnen schlecht oder so? Dann sagt er, nee, ich kann nur keine stehenden alten Frauen im Bus sehen. Sicker. Manche haben es noch nicht verstanden, ne? Man sitzt auf dem Sessel im Bus und hat seine Augen geschlossen. Warum hat er seine Augen geschlossen? Weil er keine alten Frauen im Bus sehen kann, die stehen. Deswegen hat er seine Augen geschlossen. Er könnte auch was anderes tun. Aber er hat halt seine Augen geschlossen. Okay, jetzt darfst du lachen, ja? Wo ist denn Herrn? Okay. Okay. Pastor, gib's auf, predige das Wort Gottes. Okay. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Danke, dass dein Wort, dass wir wirklich dein Wort verschlingen wie einer, der große Beute macht heute Morgen. Halleluja. Weil in deinem Wort sind die Schlüssel, die uns zeigen, Herr, was jetzt in dieser Zeit für uns und für unser Leben dran ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns für eine Zeit wie diese gesetzt hast, um in einer Zeit wie diesen den Unterschied zu machen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn, ihr Lieben. In Jesaja 60, Vers 2 heißt es, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mit anderen Worten, der Prophet Jesaja sagt zu uns Söhnen und Töchtern im neuen Bund, gerade dann, wenn du die Finsternis in der Welt wachsen siehst, gerade dann mach dir bewusst, hey, deine Zeit ist gekommen. Amen. Deine Zeit ist gekommen. Unsere Zeit als Leib Christi, unsere Zeit als Söhne Gottes ist gekommen. Sag es mal zu deinem Nachbarn, deine Zeit ist gekommen. Wir treten jetzt ein in ein Zeitalter, nicht in ein Zeitalter der Finsternis in der Gemeinde Jesu und nicht in ein Zeitalter der Schrecken in der Gemeinde Jesu, sondern wir treten ein in ein Zeitalter der Herrlichkeit. Amen. Wir haben es die letzten zwei Wochen gesehen, schon sonntags. Wir können noch mal kurz die Tabelle zum Anfang einblenden. Wir leben jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit, der Herrlichkeitsbewegung. Ja, Gott macht den letzten Teil des Evangeliums in seiner Gemeinde lebendig. Ja, wir sind nicht nur mit Christus gekreuzigt. Wir sind nicht nur mit Christus begraben. Wir sind nicht nur mit Christus auferstanden aus den Toten, sondern wir sind auch mit ihm versetzt an himmlische Orte. Amen. Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters zu Gottes Söhnen würden, innerhalb der Herrlichkeit des Vaters. Sag mal zu deinem Nachbarn, du lebst im Zeitalter der Herrlichkeit. Gott macht jetzt seinem Leib seine Herrlichkeit neu bewusst. Gott macht jetzt seinem Leib bewusst, jawohl, Jesus Christus ist genau dafür gekommen und genau dafür gestorben, damit wir als Söhne und Töchter Gottes in der Herrlichkeit des Vaters leben können. Amen. Und wir haben uns letzten Sonntag angeschaut. Oh, kannst du die Herrlichkeit Gottes spüren? Halleluja, es ist hier. Oh, preist den Herrn. Wir haben uns letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, bereits einige Kennzeichen dieses Zeitalters der Herrlichkeit, in das wir jetzt eintreten, was es für uns bedeutet als Leib Christi. Und wir haben gesehen, zum einen im Zeitalter der Herrlichkeit oder das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der maximalen Übernahme Gottes und der minimalen Beteiligung des Menschen an dem, was Gott tut. Amen. Ja, es ist das Niederfallen des Fleisches und die Übernahme der Substanz, der Souveränität Gottes. Ja, so wie wir im Alten Testament es sehen, im Tempel, als die Herrlichkeit Gottes den Tempel füllte, da konnten die Priester nicht mehr hinzutreten und den Dienst verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Es war wie Rauch im ganzen Haus, es war Rauchdampf im ganzen Haus, das ist das Zeichen der Herrlichkeit, der Rauchdampf. Es war Rauch im ganzen Haus, aber in dieser dichten Herrlichkeit Gottes konnten sie noch keine neue Schöpfung waren, die sie nicht von neuem geboren waren, sie konnten nichts mehr tun, weil in der Herrlichkeit ist oder muss das Fleisch gekreuzigt sein, weil Gott übernimmt. In der Herrlichkeit müssen wir losgelassen haben von unserem, weil Gott will übernehmen. Amen. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi überwältigt uns. Halleluja. Wie viele von euch wollen überwältigt werden von Gott? Halleluja. Oh, preist den Herrn. Weißt du, jetzt ist nicht mehr die Zeit, in dieser Zeit ist nicht mehr die Zeit, wo wir als Christen irgendwie unsere Programme durchziehen und unsere eigenen Ideen durchbringen und uns vorher schon alles genau abzirken und genau überlegen, weißt du, wo alles schon durchgeplant ist, von Anfang bis Ende, sondern dies ist die Zeit, wo wir uns übernehmen lassen vom Heiligen Geist. Amen. Weißt du, das ist so wichtig. Also wir haben kein Programm, wenn wir hier in den Lobpreis gehen, wir haben kein Programm, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist führen. Also einfach von dem, wie der Heilige Geist sagt, so gehen wir. Wir gehen mit ihm mit, wir folgen ihm. Halleluja. Wir sind nicht getrieben von unseren Programmen, wir sind nicht getrieben von unseren menschlichen guten Ideen und guten Plänen, sondern wir sind getrieben vom Heiligen Geist. Amen. Halleluja, das ist die Zeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist getrieben vom Heiligen Geist. Übernommen vom Heiligen Geist. Überwältigt vom Heiligen Geist. Halleluja. Weißt du, die schlechte Nachricht für dein Fleisch ist, ich muss leider draußen bleiben. Kennst du das? Schild. Ich muss leider draußen bleiben. Und daneben ist dann so ein Bild von irgendeinem süßen Dackel oder so. Okay. Aber hier auf unserem Schild ist kein Dackel drauf. So. Sondern auf unserem Schild ist das Fleisch drauf. Wie auch immer du das darstellen willst. Ich weiß nicht, wie du das Fleisch des Menschen darstellst. Auf jeden Fall. Alles, was Eigendünkel, Eigenmachen, Stolz, Rechthaberei, Kontrolle, Selbst, Promotion und so weiter. All das, was das ist. Wir müssen leider draußen bleiben. Tschüss. Sag mal kurz tschüss. Halleluja. Amen. Sie gehen ohne Körper. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Das Fleisch muss fallen. Das Fleisch muss sich beugen. Amen. Das heißt an einer Stelle, alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Amen. Also dies ist die Zeit, wo Gott sich aufgemacht hat, um etwas Neues hier auf dieser Erde zu tun. Und ich sage dir, er braucht uns, aber er braucht nicht unser Fleisch. Amen. Er braucht uns, aber er braucht nicht unser Fleisch. Und weißt du, die gute Nachricht für dein Fleisch auf der anderen Seite ist, es muss draußen bleiben, aber auf der anderen Seite, es kann ruhen. Amen. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist auch das Zeitalter der Ruhe, haben wir letzten Sonntag gesehen. Nämlich der Ruhe von den eigenen Werken. Amen. Und Hebräer 4, Vers 3 sagt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Mit anderen Worten, er sagt, hey, da ist eine Ruhe für dich und für dein Fleisch, auch für deinen Geist, für deine Seele. Da ist eine Ruhe, wenn du einfach nur glaubst, dieses volle Evangelium. Dass du gerechtfertigt bist aus Glauben, dass du neues Leben hast aus Glauben, dass du gesalbt mit dem Heiligen Geist bist aus Glauben und dass du versetzt bist in die Herrlichkeit Gottes aus Glauben. Das ist die gute Nachricht. Amen. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr nur glaubt, dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 11, Vers 40. Amen. Wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit anderen Worten, wir gehen ein in die Ruhe Gottes, indem wir glauben, jawohl, so ist es. Die Herrlichkeit Gottes ist auf mir. Die Herrlichkeit Gottes ist um mich. Die Herrlichkeit Gottes kommt aus mir hervor. Wo immer ich hingehe, geht die Herrlichkeit Gottes mit mir. Halleluja, das glauben wir. Und wenn wir das glauben, dann kann unser Fleisch ruhen, weil dann weiß unser Fleisch, jawohl, alles, für alles ist gesorgt. Alles ist tutti frutti paletti. Amen. Alles ist schon vollbracht. Jesus hat schon alles gemacht. Ich muss mich nur hineinfallen lassen. Weißt du, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter des sich hineinfallen Lassens in das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Amen. Halleluja. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Söhne Gottes. Amen. Und das sind nicht nur die Männer, sondern das sind genauso die Frauen. Amen. Männer und Frauen sind in Christus Söhne Gottes. Das ist ein geistlicher Stand. Halleluja. Ein geistlicher Stand. Und diesen geistlichen Stand konnten die Männer und Frauen Gottes im alten Bund noch nicht haben. Und deswegen konnten die Männer und Frauen im alten Bund auch tatsächlich die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Sie konnten sie nicht tragen. Sie konnten darin nicht stehen. Sie fielen nieder und sie konnten nichts mehr machen. Solange die Herrlichkeit im Tempel war, konnten sie nichts mehr machen, weil sie waren noch keine Söhne. Sie waren Diener Gottes. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, die Diener können die Salbung Gottes tragen. Aber nur die Söhne können die Herrlichkeit tragen. Amen. Die Salbung ist für die Diener und auch für die Söhne, weil die Söhne können alles. Amen. Alle anderen Ebenen sind mit inbegriffen. aber die Herrlichkeit ist nur für die Söhne. Amen. Und in Judas, also Judasbrief, Vers 24 heißt es, er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Er spricht von den Söhnen, er stellt dich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Als Sohn Gottes des neuen Bundes kannst du in seiner Herrlichkeit stehen. Amen. Du bist nicht nur für die Ebene der Salbung, sondern du bist auch für die Ebene der Herrlichkeit. Deswegen geht die Salbung nicht weg und deswegen verliert die Salbung auch nicht ihre Bedeutung. Aber die Salbung ist immer gebunden an bestimmte Menschen, während die Herrlichkeit Gottes souveräne Übernahme von Gott ist. Ich habe letzten Sonntag das Beispiel erzählt, das ich persönlich erlebt habe in Linz, Österreich, vor einigen Jahren, wo die Herrlichkeit Gottes übernommen hat, jenseits von unserem Glauben, jenseits von unserer Salbung, jenseits von dem, was auch im Raum war an Glauben und an Salbung. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist souverän Gott. Und Jesus hat gesagt, wenn du nur glaubst für diese Herrlichkeit, dann reicht es aus und du wirst sie erleben. Amen. Alles, was du tun musst, ist, deinen Stand einzunehmen als ein Sohn Gottes. Weil Söhne sind Herrlichkeitsträger. Amen. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. Und das griechische Wort ist, da steht es auch, den Geist der Dienerschaft im Sinne von, dass wir bloße Diener sind. Ja, wir dienen Gott immer noch. Aber wir dienen Gott als Söhne. Amen. Und das ist entscheidend. Unsere Identität ist Söhne, nicht Diener. Die Identität der Männer und Frauen im alten Bund war Diener. Die Identität von uns im neuen Bund ist Söhne. Und als Söhne dienen wir Gott. Amen. Aber wir haben nicht mehr diesen Geist der Knechtschaft. Wir haben nicht mehr diesen Geist eines bloßen Dieners. Sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Papa, Vater. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt gehen wir heute noch einen Schritt weiter. Ein weiteres Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit in Bezug auf die Söhne Gottes ist, ja, es ist nicht nur das Zeitalter der Söhne, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Zeitalter der Herrlichkeit Gottes ist das Zeitalter der verherrlichten Söhne. Uiuiuiui, was heißt jetzt das? Wie viele von euch kennen die Geschichte von Jesus, als er auf den Berg der Verklärung ging, ja, der Tabor, kannst du in Israel hingehen. Die Gelehrten sind sich nicht ganz einig, welcher Berg jetzt der eigentliche ist, aber wir waren jedenfalls auf einem von denen und da war wirklich eine starke, starke Präsenz Gottes und wir haben wirklich den Himmel offen erlebt. Aber weißt du, Jesus ging auf diesen Berg und es heißt da, als er auf diesen Berg ging, Lukas 9, 28, heißt es veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend, blitzend mit hellstem Licht. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Warum waren sie beschwert vom Schlaf? Hast du das ihm mal gefragt? Ich meine, wie kann man beschwert sein vom Schlaf, wenn man da mit Jesus auf dem Berg ist und der blitzt das Licht aus ihm raus und die Herrlichkeit Gottes ist da? Warum kann man da beschwert sein vom Schlaf? Ganz einfach. Sie war noch nicht von Neuem geboren und ihr Fleisch konnte die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Ihr Fleisch wollte niederfallen sozusagen, in dem Fall einschlafen. Ja, einfach verabschiedet sich. Ja, das Fleisch sagt Exitus, ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Und deswegen waren sie beschwert vom Schlaf. Aber dann sind sie doch noch aufgewacht. Und dann heißt es, sie sahen seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Also mit anderen Worten, die Bibel sagt, das war jetzt nicht der richtige Hinweis zu diesem Zeitpunkt. Die Hütten, um das ging es nicht. Als er aber dies sagte, heißt es, kam eine Wolke und überschattete sie, das ist die Wolke der Herrlichkeit. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkam, klar, sie waren noch nicht von Neuem geboren. Die Herrlichkeit Gottes ist furchterregend für den nicht von Neuem geborenen Menschen. Ja, sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkam und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Ist gewaltig, ha? Stark, oder? Ist es stark? Aber jetzt pass auf, weißt du, was noch stärker ist? Hier war Jesus, oder hier sehen wir Jesus als den Erstgeborenen unter vielen Brüdern, wie Römer 8, Vers 29 sagt. Mit anderen Worten, wir sehen ihn als den Prototyp für uns als Söhne Gottes im neuen Bund. Römer 8, Vers 29, Paulus spricht davon. Er sagt hier, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Mit anderen Worten, wir sollen genauso aussehen wie Jesus, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann sagt er, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das haben wir gesehen in der Tabelle. Wir sind mit ihm gerechtfertigt worden. Und jetzt kommt's. Aber die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Amen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du von Neuem geboren wirst durch Jesus Christus im neuen Bund, wenn er der Herr deines Lebens wird, wenn er in dein Leben hineinkommt und Johannes 1,12 sagt, dass wenn wir ihn aufnehmen, dann gibt er uns die Macht, Kinder Gottes zu sein, dann wirst du nicht nur zu einem Sohn Gottes, einem einfachen Sohn Gottes sozusagen, sondern du wirst zu einem verherrlichten Sohn Gottes. Weil die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Mit anderen Worten, dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hatte, so sagt es Jesus selber, Johannes 17, 22, hat er auch uns gegeben. Dieselbe Herrlichkeit, die am Berg der Verklärung von Jesus abgestrahlt ist, ist unsere Herrlichkeit als Söhne und Töchter im neuen Bund. Amen. Du kannst es sehen bei den Aposteln. Als Beispiel nimm Petrus. Wenn er durch die Straßen ging, dann ging die Herrlichkeit Gottes so stark von ihm aus, dass die Menschen einfach nur geheilt worden wurden, wenn sie sich einfach nur in seinen Einzugsbereich gestellt oder gelegt haben. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie nahmen die Leute und legten sie, also die nicht laufen konnten oder sitzen konnten, sie legten sie einfach in den Bereich seiner Abstrahlung und sie wurden gesund. Was ist das wohl? Das ist ein verherrlichter Sohn, der durch die Straßen von Jerusalem geht. Amen. Was ist der Unterschied zwischen dir und Petrus? Ein einziger Unterschied. Er war der verherrlichte Sohn, der durch die Straßen von Jerusalem ging und du bist der verherrlichte Sohn, der durch die Straßen von Filderstadt geht. Oder wo auch immer du durchgehst. Amen. Halleluja. Das heißt, dieselbe Herrlichkeit, die auf ihm war, sie ist auf uns. Wir müssen uns das bewusst machen. Verstehst du, es ist das Zeitalter der verherrlichten Söhne. Weißt du, wie viel von der Herrlichkeit Gottes bist du bereit zu erwarten, dass sie durch dein Leben hier auf der Erde wirksam wird? Das ist die entscheidende Frage. Weißt du, da scheiden sich die Geister tatsächlich im Leib Christi. Ja, wenn du mit manchen Theologen oder so redest, dann sagen sie, die Herrlichkeit Gottes, ihr sprecht immer von der Herrlichkeit Gottes, das ist ja schön und gut, aber die Herrlichkeit Gottes, das ist für uns nach dem Tod. Das ist für uns in dem neuen Himmel und der neuen Erde, von der in Offenbarung 22 oder 21 die Rede ist. Für die Zeit, das ist die Herrlichkeit. Was redet immer von der Herrlichkeit? Wir sind noch nicht da, wir können das noch gar nicht erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes hier ist. Das ist erst für die Zukunft. Aber ihr Lieben, die Bibel spricht eine andere Sprache. Amen. Sie sagt in 2. Korinther 5, 17 in der Basisübersetzung, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Dann gehört er bereits in diese Dimension des neuen Himmels und der neuen Erde. Dann ist er bereits ein Träger der zukünftigen Herrlichkeit jetzt und hier in dieser Welt. Dann ist er bereits ein Träger derselben Herrlichkeit wie Jesus. Dann ist er bereits ein verherrlichter Sohn Gottes. Oh, Halleluja. Epheser 1, Vers 3 sagt, Dank aber sei Gott dem Vater oder dem Vater Jesu Christi oder wie auch immer es genau formuliert ist, aber das Entscheidende ist, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Halleluja. Wie viel von der zukünftigen Herrlichkeit willst du erwarten, dass sie durch dich hier in diesem Leben und in dieser Welt wirksam wird? Die Antwort muss heißen, die komplette. Alles, vollkommen, 100%, das muss unser Ziel sein. Weißt du, das Zeitalter der Herrlichkeit muss das Zeitalter der Vollkommenheit sein, wo wir uns trauen, als Leib Christi Vollkommenheit zu ergreifen. vollkommene Herrlichkeit, vollkommene Substanz des Himmels, vollkommene Heilung, vollkommene Wunder, vollkommene Liebe, vollkommener Friede, vollkommene Freude, vollkommen. Weißt du, kein Abstand zwischen dir und der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Das ist das Evangelium. Kein Abstand zwischen dir und der Herrlichkeit Gottes. Zwischen dich und den verherrlichten Christus passt nicht mal ein Blatt Papier. Amen. Und nicht mal ein dünnes Blatt Papier. Nicht mal ein bisschen Pauspapier oder Pergamentpapier oder so. Nichts passt zwischen dich und den verherrlichten Christus. Eins. Ja, das hat Jesus gebetet im hohen priesterlichen Gebet, dass sie eins sind. Dafür hat er das Erlösungswerk vollbracht, dass sie eins sind. Ich in dir, Vater, und du in mir und ich in ihnen. In eins vollendet. Keine Abstufung mehr. Ja, der verherrlichte Christus da und hier die Söhne, naja, das sind halt so ein bisschen ein trauriger Abglanz, wie man so schön sagt, na, von dem verherrlichten Jesus. Nein, weißt du, wir sollten die Kühnheit haben zu sagen, nein, ich nehme diese vollkommene Herrlichkeit in Anspruch. Wir als Leib Christi nehmen die vollkommene Herrlichkeit in Anspruch. Amen. Das Zeitalter der Herrlichkeit muss das Zeitalter sein, in dem sozusagen der Schubregler des Glaubens auf 100% gestellt wird. Also zur Zeit Luthers haben sie geglaubt, okay, wir sind durch Jesus gerechtfertigt, allein aus Glauben durch Gnade. Ja, damit haben sie etwas von den Segnungen Gottes im Glauben in Anspruch genommen. Das war der Schubregler auf Stufe 1. Ja, in den Erweckungsbewegungen haben sie im Glauben in Anspruch genommen, nein, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser empfangen, dann können wir tatsächlich neu werden. Dann können wir tatsächlich von Neuem geboren werden. Dann sind wir mit Christus nicht nur gekreuzigt und gerechtfertigt, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden. Das war schon ein gewaltiges Stück im Schubregler des Glaubens weiter nach vorne. Amen. Und dann in der Pfingstbewegung wurde der Schubregler noch weiter nach vorne gestellt, indem gesagt wurde, hey, durch Glauben kannst du gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und begabt mit den Gaben des Geistes sein. Noch mehr von der zukünftigen Herrlichkeit, Gaben der Heilung, Gaben der Wunderwirkung, Gaben der Weissagung, Gaben des Glaubens können aus der zukünftigen Welt angezapft werden und ins Jetzt dieser Zeit kommen. Amen. Aber jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit. Wow, weißt du, das ist wie der Marcel war gestern DJ bei der Hochzeit. Ja, weißt du, so wie wenn der DJ einfach den Regler mit einem Schlag wusch, ganz nach oben fährt. Ja, heutzutage hat man nicht mehr mechanische Regler, sondern nur noch irgendwelche Knöpfe auf dem Laptop und so. Aber früher hat es noch richtige schöne Regler gegeben, ja, da konntest du noch richtig schieben. Aber weißt du, genau so ist es. Im Zeitalter der Herrlichkeit schieben wir den Glaubensregler ganz nach vorne und sagen, jawohl, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. 1. Johannes 4,17. Dieselbe Herrlichkeit, die er hatte, sie ist auf uns, sie ist in uns, sie ist mit uns, sie ist um uns herum. Wir leben darin. Amen. Halleluja. Weißt du, wir schauen nicht mehr auf unser Fleisch. Weißt du, das ist so entscheidend. Ein entscheidender Grundwert für dieses Leben im Zeitalter der Herrlichkeit ist, wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir leben nach dem Geist. Amen. Wir leben nicht mehr nach unserer natürlichen Wahrnehmung. Weißt du, du fühlst dich nicht immer herrlichkeitsdurchdrungen. Ja, wenn du tagsüber bei deiner Arbeit im Büro sitzt und was weiß ich was und der Stapel ist auf deinem Schreibtisch und so weiter, dann fühlst du dich immer total herrlich. Durchdrungen. Aber ich sag dir, es ändert sich nichts an der Tatsache, du bist es. Sag mal, ich bin es. Halleluja. Hier bei Livestream ist der Livestream scheint ausgefallen zu sein. Irgendwie da ist irgendwie Sense hier. Könnt ihr mal gucken. Halleluja. Preist den Herrn. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, du bist es. Du bist dieser Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Also das Entscheidende ist dein geistlicher Mensch. Amen. Das Entscheidende ist nicht dein natürlicher Mensch. Also deswegen sagt das Wort Gottes, dass das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das Wort Gottes scheidet durch. Dieses Zeitalter der Herrlichkeit ist ein Zeitalter, wo das Fleisch fällt und der Geist die Oberhand gewinnt. Und wenn der Geist die Oberhand gewinnt, dann gewinnt damit diese Realität die Oberhand, die Realität der Herrlichkeit Gottes, die Realität, dass zwischen dich und Gott kein Blatt Papier mehr passt. Halleluja. Wir haben vor Jahren schon so ein paar Grundwerte für Glory Life, also für dieses Herrlichkeitsleben bestimmt, kann man sagen, identifiziert. Und der erste Grundwert, und ihr könnt da mal einblenden, der erste Grundwert ist tatsächlich Leben im Geist. Amen. Leben im Geist, das heißt Leben im Glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Leben im Glauben an das volle Evangelium. Leben nicht gemäß dem Sichtbaren, sondern eben leben in einem Glauben, der den Regler permanent nach vorne schiebt. Immer weiter nach vorne schiebt. Ja, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das heißt, kein Blatt Papier dazwischen. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr Richtung Vollkommenheit, immer mehr Richtung vollkommene Wiedergabe der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Ah, der Livestream scheint wieder da zu sein. Halleluja. Preist den Herrn. Wir grüßen euch wieder über Livestream. Wir sind wieder da. Halleluja. Auferstanden. Preist den Herrn mit Christus. Oh, die Herrlichkeit Gottes, seitdem ihr rausgefallen seid über Livestream, hat die Herrlichkeit Gottes hier nochmal extrem zugenommen. Halleluja. Preist den Herrn. Also gut, verbindet euch mit dem, was jetzt schon im Raum ist. Halleluja. Da passt kein Blatt Papier zwischen dich und die Herrlichkeit Gottes. Das ist der erste Grundwert. Wir leben nach dieser Dimension. Wir leben demgemäß. Da passt nichts zwischen uns. Weißt du, da passt somit nichts zwischen uns, auch zwischen uns und den Charakter und das Wesen Gottes. Weißt du, und das ist auch so wichtig. Es passt nichts zwischen uns, zwischen unseren Geist und die Früchte des Geistes, also die Charaktereigenschaften Gottes, passt nichts dazwischen. Sondern es ist 1:1. Weißt du, wir sind dafür bestimmt, eine 1:1 Wiedergabe zu sein. Weißt du, wenn Leute im alten Bund vielleicht sagen konnten, ich habe Liebe für irgendetwas, ja, obwohl sie Liebe im Wesentlichen gar nicht so richtig kannten, aber sie konnten vielleicht sagen, ich liebe den oder ich liebe den oder sie hatten eine Liebe für das oder für den, ja. Im neuen Bund können wir nicht nur sagen, wir haben Liebe oder wir lieben, sondern im neuen Bund können wir sagen, wir sind Liebe. Amen. Weil Gott ist Liebe und er lebt in uns. Ja, er lebt uns. Das ist, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt mich. Das heißt, die Liebe des Vaters lebt mich. Wir sind Liebe. Amen. Als seine Söhne sind wir Liebe. Jesus war Liebe, als er über diese Erde ging. Und seine Liebe hat sich unterschiedlich geäußert zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mal war seine Liebe scharf, mal war seine Liebe sanft, mal war seine Liebe zart, mal war seine Liebe mächtig, gewaltig. Aber er war immer, in allem, was er getan hat, war Jesus die Liebe. Und durch ihn bist auch du die Liebe. Das heißt, du bist identifiziert mit dieser Frucht des Geistes. Halleluja, du bist ein Liebender. Oh, Glory. Amen. Also Paulus appelliert an die Philipper. Da dachte er wohl offensichtlich, er muss mal wieder einen kleinen Appell loslassen, dass sie sich wieder daran erinnern. Aber er erinnert sie daran und er sagt, Philipper 2, Vers 2, er sagt, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Welche Liebe? Die Liebe, die Jesus für uns hat. Gezeigt hat und gehabt hat, dass ihr diese selbe Liebe habt, nämlich einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, ja, ist immer die Frage der Motive. Weißt du, Liebe ist immer sehr stark eine Frage der Motive. Und Liebe ist übrigens auch nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich für die Liebe. Du entscheidest dich für diese Art der Liebe. Du entscheidest dich dafür, loszulassen von dir selbst. Du entscheidest dich dafür, loszulassen von der Frage, ja, wie viel Bestätigung bekomme ich? Du entscheidest dich, loszulassen von der Sehnsucht nach Anerkennung. Du entscheidest dich loszulassen von all dem, was irgendwie dich promoten könnte oder dich groß machen könnte. Du entscheidest dich loszulassen. Und dafür wirbt Paulus. Er sagt, ja, wir sollen nichts aus Eigennutz, nichts aus eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und dann sagt er weiter, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also mit anderen Worten, der nicht daran festgehalten hat. Was ist das Gegenteil von Liebe? Ist immer festhalten. Liebe ist loslassen. Liebe ist, ich verzichte auf etwas, auch wenn es sich vielleicht kurzfristig für mich gut anfühlen würde. Weil ich weiß, die Liebe ist stärker. Amen, ist stärker als der kurzfristige Gewinn. Ja, und so sagt Paulus, ja, er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Mit anderen Worten, die Liebe führt immer zum Triumph, die Liebe führt immer zum Durchbruch, die Liebe führt immer zum Sieg. Damit nämlich in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Also unser zweiter Grundwert bei Glory Life ist Liebe. Amen. Also Leben im Geist führt zu Leben in der Liebe, weil du eben nicht mehr auf das Natürliche schaust, nicht mehr auf dein Fleisch schaust, nicht mehr auf deine Bedürfnisse schaust, nicht mehr auf deine Ängste schaust, nicht mehr auf das schaust, was dir vielleicht wichtig ist, sondern weil du auf das schaust, was Jesus will, weil du auf seine Liebe schaust, weil du ihn als Vorbild hast. Ja, Jesus hat es gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wow, das ist der Hammer, weißt du? Und das ist nicht immer das, was dein Fleisch als erstes vorschlägt. Oder? Nicht immer. Also ganz genauer gesagt, dein Fleisch wird es wahrscheinlich nie vorschlagen. Dein Fleisch wird nie vorschlagen, selbstlos zu leben, sondern dein Fleisch wird immer mit irgendeiner egoistischen Motivation durch die Hintertür um die Ecke kommen. Aber du musst nicht nach deinem Fleisch leben, sondern du kannst im Geist leben. Deswegen ist unser erster Grundwert Leben im Geist. Und Leben im Geist führt zu Leben in der Liebe. Und Leben in der Liebe führt zu einem Bewusstsein, hey, ich bin eins mit Gott. Gott ist in mir, ich bin in ihm, ich bin eins mit ihm. Der Vater steht hinter mir. Wir hatten es letztes Wochenende davon. Die Liebe des Vaters steht hinter mir. Ja, in ihm bin ich siegreich, in ihm. Er wird am Ende immer die Oberhand haben. Am Ende kommt er durch. Weißt du, am Ende kommt, wenn du den Weg der Liebe gehst, kommt am Ende sein Sieg und sein Segen durch. Amen. Immer. Weißt du, das war noch ein bisschen zaghafter Applaus, deswegen gebe ich dir noch eine Bibelstelle dafür, nämlich 1. Korinther 13, Vers 8, wo Paulus sagt, diese Liebe, diese Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe versagt niemals. Amen. Das heißt, wenn du der Liebe glaubst, dann kann es am Ende immer nur gut ausgehen. Und deshalb hast du auch allen Grund zur Freude. Und das ist die zweite Frucht des Geistes. Und das ist der dritte Wert von Glory Life. Freude. Amen. Weil weißt du, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Aber die Freude Gottes ist einfach auch eine Eigenschaft seines Charakters. Von Jesus heißt es, er war gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Weißt du, es ist interessant, manche Christen kriegen im Himmel einen Kulturschock, weil sie es hier auf der Erde nicht so mit der Freude hatten, weil sie sich gesagt haben, oh ja, Gott ist eine ernste Sache, wir müssen da ernst sein. Ja, ich sage auch immer, ja, wir müssen sehr ernsthaft sein, wir müssen sehr, sehr ernsthaft sein, uns zu freuen im Herrn. Wir müssen sehr ernsthaft sein, wirklich in Einheit mit dieser Frucht des Geistes zu leben, weil die Freude am Herrn ist die Grundlage, damit wir dauerhaft in dieser Herrlichkeit leben können. Also auch dann, wenn manchmal Dinge nicht nach Herrlichkeit aussehen, dann ist die Frage, worauf greifst du zurück? Also ich empfehle dir, greif auf die Freude zurück. Sagst du, ja, aber dann habe ich ja keinen Grund zur Freude. Es geht nicht um Gründe. Es geht um Leben im Geist. Die Freude ist eine Frucht des Geistes. Da musst du keinen Grund finden, sondern du hast immer einen Grund, dich zu freuen, weil Jesus Christus ist für dich gestorben. Und er ist der Sieger. Und wenn du ihm vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also Halleluja. Das schnell vorübergehende Leichte deiner Bedrängnis bewirkt dir ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also kannst du dich jetzt schon freuen, selbst wenn du gerade mitten in der Bedrängnis bist. Kannst du dich schon freuen, weil du weißt, hey, am Ende kommt umso größere Herrlichkeit hervor. Oh, glory. Das heißt, als Söhne der Herrlichkeit, als verherrlichte Söhne, als Söhne im Zeitalter der Herrlichkeit, man könnte auch sagen als Glory Lifer, sind wir absolut ernsthaft entschieden für die Freude. Egal, wem das gefällt oder wem das nicht gefällt. Ich bin entschieden für die Freude. Weil weißt du, die Sache ist die, wenn ich mich freue und andere ärgern sich darüber, dann geht es mir definitiv besser als denen, die sich ärgern. Also lasse ich mich nicht rausbringen in meiner Freude. Halleluja. Preist den Herrn. Auf dieser Grundlage von Leben im Geist, Liebe, Freude, auf dieser Grundlage können wir unseren Blick ausgerichtet halten auf die Herrlichkeit Gottes. Und das ist unser vierter Grundwert bei Glory Life, ja, dass wir ausgerichtet sind auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Also das ist so wichtig für dieses Zeitalter der Herrlichkeit. Ja. Kolosser 3, Vers 1, ja, wo Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, dann sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, mit anderen Worten, lebt in dieser Aufwärtsausrichtung. Also als Kinder Gottes in diesem Zeitalter der Herrlichkeit leben wir aufwärts. Wir leben von oben nach unten. Wir sind ausgerichtet auf das, was droben ist, und von dort her verändern wir das, was hier unten ist. Amen. Nicht umgekehrt, wir sind nicht hier unten und versuchen irgendwie krampfhaft irgendwas von da oben hier runter zu ziehen, indem wir ständig auf das schauen, was hier unten ist. Oh ja, hier ist das Problem, Herr, hier musst du das tun, hier musst du das tun, hier haben wir das Problem, hier haben wir das Problem. Oh, wir ziehen was runter. Aber dabei sind wir die ganze Zeit fixiert auf das, was hier unten ist. Weißt du, das ist religiöser Lebensstil. Göttlicher Lebensstil im Geist ist, hey, egal was hier unten ist, ich bin ausgerichtet auf das, was droben ist, weil Kolosser 3 sagt weiter, ja, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, denn ihr seid gestorben, dem alten, natürlichen, und euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, alles, was ihr braucht, ist droben. Alles Gute kommt von droben. Weißt du, wenn es da ein, ich sag mal so, hier auf der Erde, wenn es da einen Laden gibt, ich stell dir mal vor, also insbesondere auch die Frauen vielleicht, also auch manche Männer, also bei mir ist es mehr die Frau, aber Stell dir vor, es gibt hier auf der Erde einen riesigen Laden, in dem alles ist, was du dir nur vorstellen kannst, und du kannst alles umsonst haben, was in diesem Laden ist. Ja? Wie viele von euch würden sich gern möglichst permanent in diesem Laden aufhalten? Ja, schau. Und genau das ist der Aufruf von Paulus. Er sagt, bleibt ausgerichtet auf diesen Raum der Herrlichkeit. Da ist alles, was ihr braucht. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Nicht nur irgendwelche, was weiß ich, Persil oder irgendwas, was du im Laden kaufen kannst oder irgendeine Klamotte oder sowas, sondern alles, jede geistliche Segnung in der himmlischen Welt ist da droben und du hast freien Zugang dazu. Halleluja. Und es ist umsonst. Entscheidend ist nur, dass du dich da oben aufhältst. Weil ich meine, was nützt dir der schönste Laden hier auf der Erde mit allen möglichen wunderbaren Dingen und dann auch noch umsonst? Aber wenn du nicht reingehst, wenn du nicht dort bist, dann nützt es dir ja nichts. Du musst reingehen. Und deswegen sind wir ausgerichtet auf die Herrlichkeit Gottes, sind auf das, was droben ist. Und schlussendlich, wenn wir ausgerichtet sind auf die Herrlichkeit Gottes, dann bleibt es, dann kann es nicht ausbleiben, dass die Dinge des Himmels sich hier auf der Erde manifestieren. Und dann reden die Menschen auf dieser Welt gerne von Wundern, weil es für sie was ist, wo sie sich drüber wundern. Aber wir, die wir ausgerichtet sind auf das, was droben ist, wir wundern uns gar nicht, sondern wir wissen, das ist nur der Ausfluss des Himmels, mit dem wir ja verbunden sind, wo ja kein Blatt Papier dazwischen passt. Wenn Heilungen passieren, wenn kreative Wunder passieren, wenn neue Knochen, neue Knie, neue Bandscheiben, neue Gliedmaßen, neue Organe sich bilden in Körpern oder übernatürlich Finanzen plötzlich sich manifestieren, wo sie vorher nicht waren, oder Gelegenheiten sich auftun, wo es vorher keine Gelegenheit gab, Türen sich auftun, wo es vorher keine Gelegenheit gab, dann sprechen wir von Wundern. Aber weißt du, Wunder sind einfach der automatische Ausfluss der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Ich sage immer so, die Herrlichkeit Gottes und Wunder, das verhält sich so wie ein gesunder Wasser, See und Fische. Wenn du irgendwo ein gesundes Wasser hast, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du darin Fische findest. Weil Fische fühlen sich wohl in gesundem Wasser. Wenn du irgendwo die Herrlichkeit Gottes hast, wenn du die Herrlichkeit Gottes anzapfst, dann brauchst du dich gar nicht zu wundern, wenn du da Wunder erlebst. Weil Wunder sind die Fische in der Herrlichkeit Gottes. Sie sind automatisch damit verbunden. Und weißt du, unser fünfter Grundwert und letzter Grundwert bei Glory Life ist, wir bezeugen diese Wunder. Das heißt, wir reden von diesen Wundern. Und das ist, kannst du einblenden, wir bezeugen die Wunder. Wunder werden bezeugt. Also, manchmal werden wir gerade dafür angegriffen, weil sie sagen, ja, warum erzählt ihr immer von den Wundern, warum müsst ihr immer von den Wundern erzählen? Also die Sache ist die, wenn du eine Kultur der Herrlichkeit kultivieren willst, wenn du ein gesundes Wasser kultivieren willst, dann musst du dich auch mal um die Fische kümmern. Das heißt, du musst Menschen darauf hinweisen, du musst Menschen davon reden. Ja, Offenbarung 19,10 sagt, hey, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Mit anderen Worten, wenn du ein Zeugnis gibst von etwas, was passiert ist durch die Herrlichkeit Gottes, du kriegst ja keine Ehre dafür, es ist ja Gott, der es getan hat durch seine Herrlichkeit. Aber wenn du Zeugnis gibst von dem, was Gott getan hat, dann setzt das wiederum weitere Zeugnisse frei. Das ist Multiplikation. Die Fische vermehren sich, wenn man von ihnen redet. Halleluja. Deswegen gehört zu einer Kultur der Herrlichkeit auch eine Kultur des Zeugnisgebens von dem, was Gott tut. Und weißt du, und es sollte uns nie langweilig werden. Auch wenn es tatsächlich für uns normal ist, dass Wunder passieren in der Herrlichkeit Gottes und es eigentlich kaum mehr ein Wunder gibt, was mich noch schocken würde. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mal irgendwann eins, was mich schockt, aber selten schockt mich wirklich ein Wunder, weil es einfach normal ist, in der Herrlichkeit Gottes diese Wunder zu erleben. Aber selbst wenn es so ist, ist es trotzdem entscheidend wichtig, dass wir davon erzählen, weil für die Menschen da draußen ist es eben nicht normal. Deswegen müssen wir es weitergeben, damit sie darauf aufmerksam werden, auf diese Dimension. Und damit sie reingezogen werden. Halleluja. Und damit sie es multiplizieren kann. Weil das ist die Kultur des Himmels. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist auch das Zeitalter der Wunder. Ich sagte, es ist sogar das Zeitalter der größeren Wunder. Johannes 14,12 hat Jesus gesagt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Amen. Wenn Leute kommen und sagen, ja, wo findest du dieses Wunder in der Bibel? Ja, wo findest du das Wunder der Metallauflösung in der Bibel? Okay, Frage erübrigt sich wahrscheinlich. Ja, aber weißt du, sie sind so vernagelt, das, oder weißt du, andere Zeichen, die Gott tut, was weiß ich, Finanzen manifestieren, so, ja, wo findest du das in der Bibel, dass sich Geldscheine multiplizieren? Ja, wahrscheinlich findest du es nicht in der Bibel, weil es damals noch keine Geldscheine gab. Und weil es noch kein Metall gab. Und im Übrigen steht in der Bibel, dass Jesus noch ganz, ganz viele Wunder getan hat und von denen ist nichts in der Bibel geschrieben. Das heißt, niemals hat die Bibel ein Limit gesetzt und gesagt, so, das sind jetzt die Beispielwunder und das sind die korrekten und akzeptablen Wunder im Leib Christi und diese anderen Wunder, das sind die unakzeptablen Wunder. Also wir versuchen es immer gern einzukategorisieren. Ja, Heilung ist okay, aber dann kreative Wunder, das ist zu spooky, Metall, vergiss es, Totenauferweckung, oh, come on. Weißt du, immer irgendwie, weißt du, ist wieder der Schieber, der Regler soll wieder zurückgeregelt werden. Ja, nein, das wollen wir nicht, Totenauferweckung. Nein, so weit schieben wir den Regler nicht nach vorne. Also das Wort Gottes ermutigt uns, schieb ihn ganz nach vorne. Denke mal an den Marcel am Mischpult, wumm, voll nach vorne, voll aufgedreht, volle Power. Halleluja. Amen. Das ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Es ist das Zeitalter der verherrlichten Söhne. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein verherrlicher Sohn. Und ich weiß, dass es heißt für das Fleisch und es ist vielleicht für manche schwierig zu nehmen, vielleicht auch für manche, die über Livestream zuschauen oder wie auch immer, oder auch Leute draußen, mit denen du redest, ist schwierig zu nehmen. Aber weißt du, das war schon bei Jesus so. Wir sollten uns dessen nicht schämen. Amen. Ich meine, bei Jesus sind sie wirklich so weit gegangen. Ich meine, er hat davon geredet, dass Gott sein Vater ist und dass er sein Sohn ist und da wollten sie ihn steinigen. Weil sie gesagt haben, du machst dich selber zu Gott. Und was hat Jesus geantwortet? Das ist der Hammer. Zuerst hat er gesagt, ja, für welches gute Werk steinigt ihr mich, das ich getan habe? Weil sie haben ja die Wunder gesehen und so weiter. Und dann sagen sie, ja, wir steinigen dich nicht für ein gutes Werk, sondern wir steinigen dich wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Ein verherrlichter Sohn. Wie Gott. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Jesus antwortete ihnen und sprach, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Das ist der Hammer. Ich meine, weißt du, so ungefähr so wie, sie haben Jesus angeklagt einer Sache und wollten ihn dafür steinigen. Und es war wie so, wie wenn er sagt, ja, das, was ihr bis jetzt gehört habt, das war der Regler auf 90, aber jetzt schiebe ich ihn für euch nochmal kurz auf 100 raus. Nur damit ihr auch vollends wisst, warum er mich steinigt. Ja. Und, weißt du, aber er hat nichts anderes gemacht als Psalm 82, Vers 6 zitiert in der Bibel, wo es heißt, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle? Darauf hat sich Jesus bezogen, mit anderen Worten, er hat gesagt, hey, Söhne des Höchsten sind in der gleichen Wesensklasse wie Gott. Jesus wollte damit nicht sagen, dass wir alle Gott sind, sondern er wollte damit sagen, wir sind in der gleichen Wesensklasse wie Gott. Er wollte damit sagen, hey, was ist die Blasphemie, wenn wir sagen, hey, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. So wie Gott ist, so sind wir in dieser Welt. Wir sprechen, wie er spricht und es geschieht, wie es bei ihm geschieht. Amen. Wo ist die Blasphemie des Ganzen? Und er hat ihn die Schrift zitiert. Und er hat weiter gesagt, wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, also die das Wort Gottes aufgenommen haben, du also zum Beispiel, die hat er Götter genannt. Weiß, ne? Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus noch dazu. Also das heißt, er bekräftigt es nochmal, er sagt, es ist das Wort Gottes. Dann sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Also, und hier spricht Jesus seine Identität an, sein Sein an. Und ich habe dir jetzt die ganze Zeit versucht deutlich zu machen, deine Identität und dein Sein ist genau das Gleiche. Das heißt, er spricht hier auch von dir. Das ist die Identität eines verherrlichten Sohnes mit derselben Herrlichkeit wie Jesus Christus. Halleluja. Und wenn dich die religiösen Menschen dafür steinigen, dann sollen sie dich steinigen. Aber dann wirst du gesteinigt in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und genieß umso mehr die Herrlichkeit Gottes. Schicki. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Und deswegen ist wieder wichtig, da brauchst du wieder den Grundwert der Freude. Brauchst du den Grundwert der Freude. Weißt du, als Stephanus gesteinigt wurde, buchstäblich, ich sage jetzt nicht, dass wir alle buchstäblich gesteinigt werden, sondern bei uns passiert es manchmal durch Worte und durch Verleumdung und was weiß ich was. Aber Stephanus wurde buchstäblich gesteinigt und als er gesteinigt wurde, weißt du, da hat er die Herrlichkeit Gottes gesehen. Kannst du nachlesen, der Apostelgeschichte. Er war voller Freude. Sein Herz war mit Freude erfüllt. Sein Herz war mit Herrlichkeit erfüllt. Also ich stelle mir das so vor, ich glaube, er hat kaum gespürt, wie die Steine auf ihn geflogen sind. Sein Körper ist gestorben, aber er hat es kaum gespürt, weil sein Blick war ausgerichtet auf die Herrlichkeit Gottes. Er war fixiert auf das, was droben ist. Also, und nicht erst an diesem Tag, das glaube ich nicht, dass er erst an diesem Tag fixiert war auf das, was droben ist, sondern das war nur die Frucht dessen, dass er das immer praktiziert hat. Dass er schon vorher darauf ausgerichtet war. Und als dann die Steine flogen, dann wusste er, wo er hingucken musste. Amen. Also das ist wichtig. Also wir sind manchmal als Christen, wir sind manchmal lau und selbstgenügsam, solange alles gut läuft. Und wir schauen auf unsere Umstände und wir schauen auf die Dinge und wir sind in dieser natürlichen Welt. Und dann, wenn die Probleme kommen, dann wundern wir uns, wenn es uns so schwer fällt, nach droben zu schauen. Deswegen, weißt du, wichtig ist in diesem Zeitalter der Herrlichkeit, Gott will uns einen Lebensstil lehren, wo wir permanent nach droben schauen, egal ob es stürmt, regnet, schneit oder die Sonne scheint. Amen. Sinnt auf das, was droben ist, hat Paulus gesagt. Nicht nur dann, wenn euch das Wasser bis zum Hals steht. Nicht nur dann, wenn die Steine fliegen, sondern sinnt auf das, was droben ist, alle Zeit. Weil euer Leben ist da. Und wenn dann die Steine fliegen, was weiß ich, wenn das Mobbing kommt bei der Arbeit oder so, oder wenn du angegriffen wirst in deiner Familie oder wo auch immer, weißt du, dann weißt du, wo du hingucken musst. Dann weißt du, wo die Antwort ist. Dann weißt du, wo dein Leben verborgen ist, nämlich in Christus, in Gott, in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und dann bist du erfüllt mit Freude. Und dann bist du erfüllt mit Liebe. Und dann bist du erfüllt mit übernatürlichem Glauben. Und Zeichen und Wunder folgen dir. Und wenn es möglich ist, dann stopfen die Zeichen und Wunder das Maul der Schwätzer. Ja, Amen. Paulus hat es gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn ich zu euch komme, dann will ich die Werke sehen der Schwätzer. Ja, war ein bisschen ein anderes Wort. Er war kein Schwabe, Paulus, aber... Er hat gesagt, hey, wenn ich komme, dann will ich die Werke der Schwätzer sehen. Er hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht im Schwätzen, sondern in Kraft. Amen. Also was willst du urteilen und richten über Dinge, die du selber nicht verstehst und wo du selber gar nicht unterwegs bist? Ich empfehle dir, komm rein, sei da drin unterwegs und dann unterhalten wir uns wieder. Ja, und dann darfst du gerne sagen, hey, das musst du mehr so machen oder das sehe ich mir ein bisschen mehr anders, also dann höre ich dir zu. Verstehst du, wenn jemand zu mir spricht, der sagt, hey Georg, darauf musst du achten, wenn du, was weiß ich, im Wunderdienst oder so irgendwas, wenn jemand zu mir spricht und mir das sagt, hey, achte mehr darauf. Und ich weiß, der ist selber da auch drin unterwegs, der lebt da drin, der kritisiert nicht nur irgendwas, von was er keine Ahnung hat. Dann höre ich zu. Aber wenn du keine Ahnung hast von dem, wovon du redest und dir nur irgendwas nicht passt, dann halt den Mund. Amen. Ja, Jesus hat es gesagt. Jesus hat gesagt, wenn du schon mir nicht glaubst, dann glaub wenigstens den Werken, die ich tue. Halleluja. Oh, Glory. Oh, jetzt sind wir irgendwo gelandet, ich sag's dir. Oh, ja. Jetzt fliegen wir ziemlich hoch. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir das Flugzeug wieder landen irgendwie. Halleluja. Eieieiei. Komm, steh mal einfach mal auf zusammen. Halleluja. Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Halleluja. Weißt du, Gott ruft dich in dieser Zeit, wirklich deinen Platz einzunehmen. Gott ruft dich in dieser Zeit, deinen Platz einzunehmen in der Herrlichkeit Gottes. Es ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Es ist das Zeitalter der verherrlichten Söhne. Es ist das Zeitalter derer, die wirklich wissen, wer sie sind in Christus. Die wirklich wissen um die Herrlichkeit Gottes, um sie herum, die sich wirklich dessen bewusst sind. Oh, Glory. Schicki. Oi. Weißt du, da ist ein Mantel der Herrlichkeit, der heute hier auf dich fällt. Da ist ein Mantel der Herrlichkeit. Jesus. Also Gott ist hier. Also er nimmt dich mit hinein. Er nimmt dich mit hinein. Ja, er sagt zu dir, komm höher. Komm hinein in diese Dimension. Komm hinein in diese Ebene. Komm hinein in diese Herrlichkeit. Oh, sei der, der du aus meiner Sicht eigentlich schon immer warst, sagt Gott. Also du warst dieser Sohn der Herrlichkeit in dem Moment, als du Jesus als deinen Herrn empfangen hast. Jetzt sagt er zu dir, sei es, sei es, sei es, sei es. Steh auf, sei Licht, Halleluja. Sei dieser Herrlichkeitsträger. Oh, Glory. Sei es, sei es. Oh, Glory. Sei es, sei es. Oh, Glory. Jesus. Jesus. Halleluja. Glory. Danke. Danke, Jesus. Denn die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Oh, sie geht auf über dir. Yes. Also die Abstrahlung der Herrlichkeit. Das ist eine Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Schau auf ihn, schau auf den, der droben ist. Schau auf seine Herrlichkeit. Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Lass uns mal gemeinsam ein Gebet sprechen. Lass uns sagen, Vater, ich danke dir für diese riesige Gnade, die du mir erwiesen hast. Du hast mich aus dem Machtbereich der Finsternis herausgeholt und mich zu einem Sohn deiner Liebe gemacht, einem Herrlichkeitssohn. In Christus hast du mich verherrlicht. Heiliger Geist, hilf mir, das zu sehen. Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir, auf dieser Ebene unterwegs zu sein. Auf der Ebene des Geistes, nicht auf der Ebene des Natürlichen. Nicht auf der Ebene dessen, was mein Fleisch mir sagt. Sondern auf der Ebene dessen, was dein Wort mir sagt. Weil dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort kann nicht gebrochen werden. Und dein Wort zeigt mir, wer ich bin. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Der Wind weht, wo er will. Wir hören sein Sausen. Aber wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirklich etwas von diesem Mantel deiner Herrlichkeit auf uns alle legst, Herr, dass du mit einer Präsenz auf uns alle kommst wie nie zuvor. Also eine Dimension dieser größeren Herrlichkeit in unserer Mitte deponierst. Herr, wir heißen nicht einfach nur Glory Life, sondern das ist, was wir sind und das ist, was wir immer mehr in unserer Mitte manifestiert sehen wollen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für die Liebe, Herr, die uns leitet, Herr. Danke für die Liebe, die stärker ist als jede andere Kraft im Universum. Danke für die Liebe, die uns immer wieder neu ausrichtet, uns immer wieder neu einnordet. Halleluja. Oh, Glory. Uns erfüllt. Oh, danke, Jesus. Oh, erfüllt, erfüllt, Jesus. Wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Herr, dass da kein Blatt Papier dazwischen passt. Zwischen uns und dich. Wir danken dir, Herr, dass wir sind, wie du bist in dieser Welt. Dass wenn die Menschen uns sehen, dass sie eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes haben. Oh, ich setze es frei. Oh, ich setze es frei bei euch im Glory House in der Schweiz. Eine ganz neue Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Oh Jesus, Halleluja, Halleluja. Oh, lass uns singen, come on. Jesus, we love you, we praise and adore you, glorify your name in all the earth. Glorify your name, glorify your name, glorify. Über Livestream. Er sagt zu dir, da ist ein fester Platz für dich in meiner Herrlichkeit. Ich habe eine Wohnung für dich gemacht in meiner Herrlichkeit, wie es Johannes 14,2 sagt. Und da redet Jesus nicht von einer Wohnung, die du hast nach deinem Tod in erster Linie, sondern er redet von dieser Wohnung, die er dir im Geist bereitet hat, als er zur Rechten des Vaters zurückgegangen ist. Und da ist ein Platz für dich in seinem Haus. Da ist ein Platz für dich in seinem Haus der Herrlichkeit. Da ist ein Platz für dich in seiner Bewegung der Herrlichkeit. Da ist ein Platz für dich in diesem Zeitalter der Herrlichkeit. Glaube ihm, vertraue ihm. Da ist ein Platz. Und nichts und niemand kann dir diesen Platz streitig machen. Nichts und niemand. Da ist ein Platz für dich. Oh, da ist ein fester Platz für dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Das ist deine Barmherzigkeit, das ist deine Liebe, oh, das ist deine Gnade. Nichts und niemand kann uns trennen von dir, nichts und niemand kann sich dazwischen schieben. Oh, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Hast einen Platz in seiner Herrlichkeit. Oh, sag einfach mal mit deinem Herzen, ich nehme meinen Platz ein. Oh, weißt du, der Platz, den du, den Gott für dich hat, den kann kein anderer einnehmen. Sondern du bist wichtig, ein lebendiger Stein in seinem Haus. Ein Kind Gottes, ein Träger der Herrlichkeit, eine Säule in seinem Haus der Herrlichkeit. Halleluja. Sag ihm, ich nehme meinen Platz ein. Ich glaube dir, ich bin entschieden. Ich glaube nicht meinem Fleisch, oh, sondern ich glaube dem Geist. Oh, ich glaube dem Geist. Gottes. Da ist ein vorbereiteter Platz für dich in seinem Haus. Ich nehme einen Platz ein. Halleluja. Weich nicht zurück. Oh, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht raus. Ich nehme einen Platz ein. Ich sorge dafür. Ich nehme einen Platz ein. Geheimnisvolle Art und Weise führe ich und leite. Zu dir. Und du nimmst deinen Platz ein. Ich nehme im Haus der größeren Herrlichkeit. Ich nehme einen Platz ein. Oh, Halleluja. Zu dir. Halleluja. Ja, zu dir. Halleluja, Jesus. Ich nehme einen Platz ein. Oh. Ich nehme einen Platz yes. ein. Yes. In dieser Zeit. Yes. Yes. Ja. Halleluja. Lagert sich über uns, das ist ein Gewicht der Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, lass uns nochmal im Geist singen. Halleluja. Ja, der Vater steht hinter dir. Der Vater ist mit mir. Wunder dich nicht über Wunder, sondern erwarte Wunder. Erwarte Wunder in deinem Leben. Erwarte Wunder in deinem Leben. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, hat Jesus gesagt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie Schlangen aufheben. Das heißt, bösartige Umstände zunichte machen. Nichts wird ihnen schaden. Und Kranken werden sie die Hände auflegen. Und sie werden gesund werden. Halleluja. Diejenigen, die glauben. Halleluja. Zeichen und Wunder. Oh. Wunder folge mir. Halleluja. Zeichen und Wunder auch im Beruf. Zeichen und Wunder in Finanzen. Zeichen und Wunder in Beziehungen. Zeichen und Wunder in Familien. Zeichen und Wunder. Du bist in diesem Raum, wo du dir diese pflücken kannst. Denk an dieses Bild mit dem großen Kaufhaus. Du bist tatsächlich im Raum der Herrlichkeit da drin. Also wenn du ein Wunder brauchst, vielleicht in deinem Körper, vielleicht in deinem Beruf, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht für deine Seele, dann streck einfach mal deine Hände aus in diesen Raum der Herrlichkeit und greif einfach mal bewusst im Glauben zu. Sag danke, Vater, für deine Wunderwirksamkeit. Danke, Vater, für deine Wunder in meinem Leben. Halleluja. Oh, wir ziehen Wunder von dir. Halleluja. Als deine verherrlichten Söhne. Wie du, Jesus. So sind wir in dieser Welt. Ich greife mein Wunder. Ist schon geschehen. Halleluja. Yes, empfange es in Jesu Namen. Es ist schon geschehen. Oh, greif mein Wunder. Es ist schon geschehen. Ich ergreife mein Wunder. Ich ergreife mein Wunder. Ich ergreife mein Wunder. Wir preisen dich, Herr, für diese Kraft. Vater, und in dem Namen Jesus befehlen wir jeder Macht und Gewalt der Finsternis, die versucht hat, diese Durchbrüche zu verhindern, die versucht hat, diese Wunder zu verhindern, in dem Namen Jesu Christi. Weicht von den Söhnen und Töchtern, wir zerbrechen eure Macht, wir werfen euch nieder jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, wir rufen den Sieg Jesu Christi aus. Wir sagen Heilung, wir sagen Befreiung, wir sagen Durchbruch, wir sagen Versorgung, wir sagen Fülle, oh, wir sagen Liebe und wir sagen Freude. Halleluja! Oh, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja! Oh, danke, Jesus! Oh, wir lieben dich. Halleluja. Oh, seine Herrlichkeit ist hier. Schreib uns einfach eine E-Mail, wenn du ein Wunder empfangen hast heute Morgen. Schreib uns einfach an wunder@glorylife.net, auch wenn du über Livestream zuschaust. Schreib uns einfach, was du empfangen hast. Gott wirkt Wunder. Halleluja. Ich sehe gerade noch im Geist, ich sehe das, glaube ich, jemand schaut über Livestream zu und ich sehe, du hast ein Kind, einen Sohn und der ist gerade im Krankenhaus und ich sehe das so, irgendwie das Bett ist so hoch gestellt, so die Lehne des Kopfes so hoch gestellt und ich sehe, wie so eine Infusionsschnur da läuft, einfach zu so einem Infusionsgefäß und ich weiß nicht, was das Problem ist, aber auf jeden Fall, er liegt da drin und er braucht einfach ein göttliches Wunder. Und Vater, in dem Namen Jesus, danken wir dir, Herr, dass dieser Junge sein Wunder jetzt empfangen hat. In Jesu Namen, wir setzen es frei jetzt über diesem Jungen. In Jesu Namen. Und wenn du über Livestream zuschaust und du bist die Mutter oder der Vater, dann verbind dich damit gerade jetzt. Empfang dieses Wunder. Oh, Jesus. Yes. So wie Jesus zu dem Knecht oder zu dem Hauptmann gesagt hat, mit dem Knecht, geh hin, dein Knecht lebt. So sage ich zu dir, geh hin, das Wunder ist vollbracht. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.net. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt wollen wir unserem wunderbaren Gott einfach noch geben, wollen investieren in sein Reich, wollen wirklich ihm danken, dass wir als Söhne der Herrlichkeit geben dürfen. Weißt du, als solche, die wissen, uns gehört alles, was dem Vater im Himmel gehört. Wir sind keine Söhne des Mangels, sondern wir sind Söhne der Fülle. Wir sind Söhne dessen, der uns mit allem gesegnet hat, was er hat. Das ist unser Vater. Und weißt du, aus diesem Bewusstsein heraus, lasst uns geben. Lasst uns nicht aus einem Bettlerbewusstsein herausgeben, sondern lasst uns aus einem Sohnbewusstsein herausgeben, aus einem Sohn des Höchsten, aus einem Bewusstsein heraus von einem, der gesegnet ist, von einem, der Zugang hat zu den Schätzen des Himmels, zu allem, was Gott hat. Und das ist alles. Das ist mehr als alles, was diese Welt jemals haben kann. Halleluja, das ist dein Vater. Und er hat dich gesegnet mit all diesen Schätzen. Also lasst uns in diesem Bewusstsein geben. Wir sind die Gesegneten. Hier vor Ort hast du die Möglichkeit, einfach jetzt in Bar zu geben. Die Eimer werden durchgegeben. Und du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer drauf. Die andere Hälfte tust du in den Eimer rein. Und somit als Zeichen, dass du gegeben hast. Oder wie gesagt, eben in Bar. Lass uns hier vor Ort die Eimer durchgeben. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst die Überweisungsmöglichkeit nutzen. Du kannst PayPal nutzen. Du kannst die Kreditkarte nutzen, indem du auf unsere Homepage gehst und einfach da das tust, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Während ihr geht, blenden wir noch kurz ein weiteres Foto ein. Und zwar vom letzten Mittwoch. Da waren wir beim Notar und haben unterschrieben für das neue Gebäude. Halleluja. Preist den Herrn. Zum 1.4. gehört es uns. Bleibt dran im Gebet, dass der Vertrag auch durch die Prüfung von der Stadt ohne Probleme durchgeht. Und dann freuen wir uns, dass wir ein Gebäude für Unterkünfte und Kindergarten haben. Halleluja, das uns wirklich mächtig segnen wird. Und zu gegebener Zeit verraten wir euch dann auch, wo es liegt. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, manche haben da schon eine Vermutung, aber gut. Preist den Herrn. Häng's noch nicht an die große Glocke, okay? Gut. Preist den Herrn. Gut, dann noch ein zweiter Hinweis, und zwar auf unsere Aktion. Nächsten Freitag kommt ja mein neues Buch Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung raus. Da müssten wir auch eine Folie haben. Du kannst dieses Buch jetzt schon am Büchertisch kaufen, du kriegst nur einen Gutschein. Und kannst es ab kommenden Sonntag abholen. Also wenn du es verschenken willst über Weihnachten, da wird es eingeblendet, wenn du es verschenken willst über Weihnachten, kannst du auch den Gutschein nutzen und mit dem Gutschein es verschenken. Also nächsten Sonntag werden wir eine Signieraktion machen, da werde ich die Bücher signieren auch. Aber du kannst es jetzt schon kaufen, einfach am Büchertisch, 16,95 Euro. Und dann kannst du es nächsten Sonntag abholen. Preist den Herrn. Und dann haben wir noch ein Zeugnis natürlich auch. Wir haben viele Zeugnisse, aber eins lese ich vor. Das ist ein längeres Zeugnis, aber mit vielen einzelnen Wundern drin. Und zwar von einer Frau, die jetzt, ich glaube auch letztes Wochenende hier war, aber auch das Zeugnis kam, nachdem sie bei der Veranstaltung mit mir in Schaffhausen in der Schweiz war. Und sie schreibt hier erst einmal vielen Dank für euren treuen Dienst im Herrn und auch den Aktivierungstag in seiner Herrlichkeit in Schaffhausen. Es war für mich vertraut erlebbar, ähnlich wie ich es schon durch Toronto und Pensacola erleben durfte, nie ganz verloren habe und auch zu Hause immer mal wieder erlebe, doch schon länger nicht mehr so stark erlebt hatte wie in eurer Gemeinde. Und ich war hungrig danach, ich hatte es vermisst, auch die Gemeinschaft in der Freiheit des Heiligen Geistes und in dem Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Vielen Dank auch für die vielen Wunder und Heilungen und für alles, was du wirken konntest, Herr. Ich hatte vor circa 4 Jahren eine Gallenblasen-OP, also die wurde rausgemacht. Danach hatte ich noch mehr Probleme und musste immer wieder ins Krankenhaus und weitere OPs, auch an der Bauchdecke etc. Ich bat Jesus öfters, dass er meine Baustellen doch bitte übernatürlich heilen soll und hatte nach mehrfachem Beten und Beten lassen schon kaum mehr Glauben für mich, obwohl ich schon Wunderheilungen bei anderen, wenn ich gebetet hatte, erleben durfte. Umso mehr erlebe ich jetzt Gebetserhörungen und Wunderheilungen, seit Jesus mich zu euch geführt hat. In der Online-Schule, also ist auch in der Glory Life-Schule, wurde über Livestream von Georg ein Wort der Erkenntnis über Narbengewebe am Bauch und über das rechte Knie gegeben. Seitdem ist meine Bauchdecke viel weicher und das Wasser im Knie ist weg. Im Heilungsseminar wurde mein rechtes Knie, das sich an einer Stelle wie Knochen auf Knochen anfühlte, geheilt. Die starken Schmerzen sind weg. Preis den Herrn, es geht noch weiter. In Schaffhausen hatte Pastor Georg bei einer Frau in meiner Sitzreihe den Eindruck, für die Verdauung zu beten. Das war auch für mich. Und ich stand mit auf und ich erlebte einen wunderbaren Frieden und Schmerzfreiheit im Magen. Als wir füreinander für ein kreatives Wunder beten sollten, dachte ich, da lasse ich doch noch für meine beiden angerissenen Meniskusse beten und für eine neue Gallenblase, da ich mit der Fettverdauung Probleme hatte und für einen neuen Schließmuskel am Magen, da dieser sich nicht ganz schloss und Reflux bewirkte. Nach dem ersten Mal beten machte ich Kniebeugen und meine Kniegelenke fühlten sich insgesamt nicht wirklich mehr schmerzhaft an, aber noch sehr uneben. Nach dem zweiten Beten fühlten sie sich bei den Kniebeugen wie neu an. Was immer auch noch am Meniskus und in den Muskeln am Knie geheilt wurde, ich kann wieder mit Leichtigkeit aus der Hocke aufstehen, was schon lange nur erschwert ging. Halleluja. Dabei löste sich auch noch ein sehr tiefer emotionaler Schmerz. Ob ich jetzt wieder eine Gallenblase habe, wird sich zeigen, aber ich vertraue, dass sie da ist oder neu wächst. Bisher waren jedenfalls die Symptome nicht mehr wie zuvor da. Auch der Reflux ist weg. Halleluja. Der starke Verdacht auf Zwerchfellriss ist auch geheilt, da alle Probleme weg sind, sodass ich mich wie ich lange Zeit nicht konnte, wieder runterbeugen konnte, ohne dass es meinen Magen teilweise auf die Lunge drückte und ich kaum noch Luft bekam, auch oftmals nur flach oder kaum atmen konnte bei leichten Drehbewegungen. Auch die fiesen, krampfenden Schmerzen unter den Rippen kamen nicht wieder. Ich ließ auch noch wegen jahrelangen Schlafproblemen beten. Die letzte Nacht schlief ich ohne Schlaftabletten ein und auch nach mehrmaligem Aufwachen immer wieder ein. Halleluja. Preist den Herrn. Da hat Gott wirklich rundum Heilung bewirkt. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. So gut. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute aus der Fülle herausgegeben hat, Herr. Herr, gemäß dem Bewusstsein, mit dem wir beten, empfangen wir wieder, Herr. Herr, und mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Und so danke ich dir, Herr. Herr, dass du uns heute wieder im Geben übertriffst, Herr. Und dass du uns ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß zurück in unseren Schoß gibst. In Jesu Namen. Amen. Manche werden vielleicht erleben, dass wenn du nach Hause gehst und du hast vielleicht einen Geldschein da reingetan, schaust du in den Geldbeutel rein und dann ist der Geldschein wieder da und noch 2 andere dazu. Halleluja, es wird mich nicht wundern. Amen. Ist zwar ein Wunder, aber es wird mich nicht wundern. Halleluja, sag mal, es wird mich nicht wundern. Ja, und es wird mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt für die Kleidungsstücke und Tücher beten und dann einfach die Menschen, auf die sie gelegt werden, gewaltige Wunder erfahren. Weil das ist das, was Apostelgeschichte 19,11 sagt. Sie nahmen die Kleidungsstücke und Tücher und sie legten sie auf die Kranken und sie wurden gesund und Dämonen fuhren aus. Also streck deine Hand aus. Das funktioniert übrigens auch bei so wunderbaren Täschchen. Halleluja. Ich nenne es mal ein Herrlichkeitstäschchen, okay? Herrlichkeitstäschchen, da ist die Herrlichkeit drin. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Vater. Herr, danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Vater, für diese Substanz deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, dass sie sich speichert in diesen Kleidungsstücken und Tüchern, Herr. In jedem Einzelnen, wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hingebracht werden, kommt deine Herrlichkeit hin, Herr. Kommt deine Kraft hin und Zeichen und Wunder geschehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss. Vielleicht bist du hier heute Morgen oder auch du schaust über Livestream zu und für dich ist einfach dieses Leben, von dem wir gesprochen haben, wirklich als verherrlichter Sohn Gottes, ist für dich noch so weit weg, weil du sagst, ich weiß nicht, wie soll ich da dran kommen? Ich habe gesündigt vielleicht. Vielleicht sind Dinge in meinem Leben passiert und alles fühlt sich so anders an wie die Herrlichkeit Gottes. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Weißt du, das Wort Gottes sagt, so viele einfach Jesus aufnahmen. Das heißt, so viele, die einfach sagten, ja, Jesus, ich brauche deine Hilfe, komm du in mein Herz hinein, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, die befähigt er zu glauben, seine Herrlichkeit zu glauben, dass sie tatsächlich das sind, was wir heute gepredigt haben und das auch mehr und mehr zu erleben. Ja, es ist zunehmend. Ja, es ist nicht alles von heute auf morgen. Ja, es ist ein Wachstum. Es hängt mit unserem Bewusstsein zusammen. Wir müssen erneuert werden in unserem Denken. Aber in dem Moment, wo wir Jesus Christus in unserem Herzen empfangen, in dem Moment, wo wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass er unser Herr ist, in dem Moment werden wir zu diesen verherrlichten Söhnen und Töchtern Gottes. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, ein solcher Sohn der Herrlichkeit zu sein, was auch immer es ist, wo du empfindest, das trennt mich noch von Gott, vielleicht eine Sünde, die du nicht bereinigt hast, vielleicht ist es einfach, dass du noch nie wirklich Jesus bewusst als deinen persönlichen Herrn und Erlöser aufgenommen hast. Vielleicht hast du ihn mal aufgenommen, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Was auch immer es ist, das dich heute noch wie abgeschnitten fühlen lässt von ihm, gerade jetzt auch, du sollst nicht so nach Hause gehen, sondern du sollst wirklich mit dieser Gewissheit nach Hause gehen. Ja, ich bin angekommen. Der Vater im Himmel hat mich angenommen und ich bin jetzt sein geliebter Sohn der Herrlichkeit. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich einfach jetzt an dieser Stelle noch mit dir und für dich persönlich beten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, nehme ich dich mit in dieses Gebet hinein. Und wir werden heute, und ich werde, wenn ich für dich bete, werde ich dich freisetzen. Wirklich freisetzen, als dieser Sohn der Herrlichkeit zu leben von heute an. Ja, du empfängst sein Leben. Du empfängst dieses Leben des Erstgeborenen und damit wirst du von Neuem geboren. Halleluja. Wenn jemand sagt, ja, Pastor Georg, bitte bete da mit mir und für mich, dann einfach ganz schnell, wenn du hier im Raum bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, dass ich weiß, für wen ich jetzt beten soll. Danke Gott, sieh deine Hand, ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, weil ich möchte gleich mit dir und für dich beten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, kannst du deine Hand ausstrecken. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich nehme dich mit rein. Ist noch jemand hier im Raum? Weil wir werden gleich, ich werde gleich mit dir und für dich persönlich beten und du wirst hier verändert nach Hause gehen. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast in deinem Herzen, jawohl, ich bin dieser Sohn der Herrlichkeit, jawohl, ich gehe hier raus in dem Bewusstsein, ich lebe in der Herrlichkeit Gottes und aus der Herrlichkeit Gottes. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, dann ist jetzt dieses Gebet für dich und ganz schnell, ich gebe dir noch 5 Sekunden Zeit, dann streck einfach deine Hand aus und sag, jawohl, bete mit da für mich, nimm mich da mit rein in dieses Gebet. Streck einfach deine Hand aus. Ist da noch jemand, dass ich sehen kann? Streck einfach deine Hand aus, weil wir beten jetzt gleich zusammen. Okay, okay, ist sonst noch jemand? Dann einfach komm noch mit dazu. Halleluja. Und jeder, der einfach seine Hand gehoben hat oder spürt in seinem Herzen, das ist jetzt für mich. Komm einfach zu mir nach vorne und ich möchte einfach hier mit dir und für dich persönlich beten. Und wir wollen das hier festmachen. Halleluja, herzlich willkommen. Wir wollen das hier festmachen. Wie heißt du? Theresia, Halleluja. Preist den Herrn, geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen? Dann komm einfach noch mit dazu. Komm einfach noch mit dazu. Wenn du sagst, jawohl, das ist auch für mich. Ich glaube, ich sollte auch mit in dieses Gebet hineingenommen werden. Dann komm einfach noch mit dazu. Wenn du über Livestream schaust, einfach nimm, ich nehme dich mit rein jetzt in dieses Gebet. Wir werden jetzt einfach zusammen ein Gebet sprechen. Ich spreche es einfach laut vor und du sprichst einfach laut nach, weil wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Okay? Du darfst mir deine Hand dazu geben. Halleluja. Lass uns einfach zusammen sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Ich danke dir, Vater, dass du Jesus wegen meiner Sünde hast sterben lassen. Und dass er wieder auferstanden ist aus den Toten, damit ich neues Leben haben kann. Herr Jesus Christus, ich empfange jetzt deine Erlösung. Ich empfange Vergebung meiner Sünde. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich nicht nach deinem Willen gelebt habe. Danke, Jesus, dass dein Blut für mich geflossen ist und dass du mir jetzt vergibst und dass du mich jetzt reinigst und dass du mich neu machst und dass du mir dieses neue Leben gibst als ein Sohn der Herrlichkeit. Ich empfange es jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Amen. Lege ich dir einmal die Hand auf und ich setze das frei. Oh, ich sage in dem Namen Jesu Christi, jeder Quälgeist verlässt dich jetzt in dem Namen Jesu Christi und die Klarheit der Herrlichkeit Gottes kommt in deine Seele. Oh, die Klarheit der Liebe Gottes. Oh, die Klarheit der Wahrheit Gottes durchdringt jeden Bereich deiner Seele. Danke dir, Vater, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird, Herr. Herr, sondern dass deine Herrlichkeit ihr Herz durchdringt, dass deine Kraft ihr Herz durchdringt, Herr. Oh, dass du sie zu einer Herrlichkeitsträgerin machst, Herr. Oh, Jesus, ein großes, ein gewaltiges Zeugnis deiner Herrlichkeit, deiner erneuernden Kraft, Herr. Deiner wunderwirkenden Kraft, Herr. In dem Namen von Jesus. Ich danke dir, Herr, dass mit dem heutigen Tag etwas begonnen hat, Herr, etwas ganz Neues begonnen hat. Herr, dass sie dir nachfolgt, Jesus, und nichts und niemand wird sie mehr davon abhalten oder draus bringen. Ja, und ich sage, jeder Geist, der von rechts oder von links gekommen ist, in dem Namen Jesus, ich verbiete diesen Geist und jetzt noch länger zu dir zu sprechen, in dem Namen Jesu Christi. Frei und los, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Schau mal, da ist die Monika, die ist noch bereit, auch noch weiter mit dir zu beten. Und dann könnt ihr noch zusammensprechen. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Wenn du über Livestream zuschaust und dich mit einfach reingenommen hast in dieses Gebet, schreib uns einfach auch eine E-Mail an wunder@glorylife.net und dann schicken wir dir was Kleines zu und treten mit dir in Kontakt. Also nutz die Gelegenheit.